Hallo und grüße euch, willkommen zu Viel zu tun, dem Podcast über Berufe und wie man zu ihnen kommt. Wenn man jemanden kennenlernt, gibt's eine Frage, die recht häufig gestellt wird, nämlich: Und was machst du so? Mit genau der Frage werde ich hinausgehen zu Leuten von unterschiedlichen Berufen und sie über ihre Jobs ein bisschen ausfragen. Was ist so die Bildung, die man dafür braucht? Wie kommt man zu der Stelle, die sie innehaben? Wie sieht's in dem Berufsfeld generell aus? Wie schaut's aus mit der Zukunft? Ich bin übrigens Karl Stiefel. Als ich klein war, wollte ich Karatekämpfer und Rockstar werden. Geworden bin ich Lokaljournalist. Auch schön. Den Podcast wird es vorerst alle 4 Wochen geben. Wenn das Ganze mal läuft, werde ich die Frequenz auf ungefähr alle 3 Wochen hochdrehen. Und wenn sich das Projekt mal selbst trägt, schaue ich, dass wir eine 2-wöchige Frequenz zusammenkriegen. Jede Folge wird zwischen 30 und 60 Minuten lang sein, je nachdem, wie viel das Gespräch ergibt. Ich freue mich schon, mit vielen interessanten Leuten zusammenzukommen und mit ihnen, eben über ihre Jobs zu reden. Bis dann, wir hören uns.